Am allermeisten, in die Enge getrieben, sind Palmfarne, von denen über 60% als vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet gelten. Diese Boten aus der Urzeit oder lebenden Fossilien, wie sie auch genannt werden, sind stolze rund 300 Millionen Jahre alt. Sie sind nicht nur schön. Einige der kleineren Arten gelten als beliebte Zierpflanzen, sondern eigentlich auch hart im Nehmen. Jedenfalls haben sie 3 der 5 vorangegangenen Massenaussterben überlebt. Jetzt aber drohen sie zu verschwinden. Warum? Weil ihr natürlicher Lebensraum schrumpft. Allein dieses Beispiel illustriert, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, denen wir die Natur derzeit aussetzen. Und es zeigt auch, dass es nicht nur um geschätzte Lieblinge wie Affen, Tiger, Löwen, Elefanten oder Nashörner geht. Wenn in einem Zoo ein Panda geboren oder wenn ein Rhinoceros aufwendig umgesiedelt wird, dann geschieht das unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit. Dann laufen die sozialen Medien mit Tweets und Filmclips heiß. Große Säugetiere, die es vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, bewegen und berühren uns. Sie sind dem Menschen nahe, haben Charisma und lösen starke Gefühle aus. Natürlich sind auch sie ein wichtiger Teil der biologischen Vielfalt. Dass man sie schützen muss, steht außer Frage. Aber der Verlust erstreckt sich auf viel, viel mehr und geschieht eher unbemerkt, unsichtbar und unspektakulär, aber deshalb nicht minder gefährlich, wie etwa bei Farnen, Insekten oder Würmern. Im Gegenteil. Es geht um den bedrohlichen Tod von Tausenden und Hunderttausenden von einmaligen Organismen, die die Evolution in Jahrmillionen rund um den Globus hervorgebracht hat. Und die dauerhaft verschwinden könnten. Dann sind bestimmte biologische Eigenschaften für immer von der Erde gelöscht. Damit geht ein Stück der Naturgeschichte unserer Erde mit einer einmaligen Kombination von Eigenschaften, Merkmalen und anderen biologischen Attributen unwiederbringlich verloren. Ganz so, als würden alle Bibliotheken dieser Erde abbrennen, und unser ganzes Wissen vernichtet.